Hallihallo, herzlich willkommen zum Uncast Nummer 75, wenn es richtig weiß. Stimmt das? Jo! Juhu, ich hab's gewusst. Juhu! 75, 75. Und ja, wie war die Woche? Schrecklich. Schlimm. Immer näher geht's Richtung Weihnachten und es tut mich so deprimierend, ja. Also, das ist echt schlimm. Und dann, Leute, also, ihr müsst unbedingt was unternehmen, ja. Ich sag's schon mal gleich von weg, ja. Der Mo will aufhören mit dem Uncast. Ganz im Ernst, Leute. Und, das finde ich eine Katastrophe. Und wenn ihr auch der Meinung seid, dass es eine Katastrophe ist, dann schreibt eine Mail, schreibt Kommentare, macht irgendwas, damit der Mo wieder umgestimmt wird, ja. mo@thenetcasts.com. Oder wie gesagt bei Google Plus oder im Begleitblog in den Kommentaren schon. Ich alleine kann, glaube ich, nicht ganz umstimmen, aber ja, wie gesagt, ist kein Witz, Leute. Ja. Und dennoch, ja, ist traurig, ne? Aber gut, es geht weiter mit den Themen. Ja, ich sag's nochmal am Ende der Sendung, damit es auch wirklich bei allen ankommt. Da wird jetzt schon ganz ungeduldig da oben. Da oben? Ja, du bist in meinem Fenster, im Chatfenster oder im Videoübertragung, bist du da oben, da. Also bin ich über dir? Du bist über mir, genau, richtig. Ah, das wusste immer. Ich gar nicht. Das hast du noch nicht gewusst? Nee. Ah, muss man unsere Sendung gucken, ne? Okay. Knie nieder und bete. Okay. Okay, also da würde ich doch lieber das Droid Xyborg anbeten. Das neue Tablet von von wem kommt das eigentlich? Droid ist ja eigentlich so eine ist eigentlich Motorola, eine Motorola-Marke, ganz genau. Und dementsprechend ist das Motorola Droid Xyborg auch das erste. Ich sag mal, nicht das erste Tablet, das jetzt unter Google-Regie rauskommt, weil das ist ja noch nicht mal abgeschlossen, dieser Kauf, ja, hoffentlich wird das noch was, also so 100% sicher ist das noch nicht, hat ja gesagt, die EU hat ja schon danach gefragt, wegen dieser Geschichte-Übernahme, aber sagen wir mal, das wird wohl das erste Tablet sein, das unter dem Droid-Logo rauskommt, das ja in den USA besonders erfolgreich ist. Und und das wird ein 1,2 GHz Dual-Core-Prozessor haben mit 10,1 Zoll Display, 8,2 Zoll wird es auch geben, Modell davon, 1 GB RAM, 60 GB Speicher für anzuwenden und 5 Megapixel Kamera ist dabei, LTE, zumindest in der US-Version, wird es auch geben. Und lustig, die Form ist tatsächlich jetzt nicht mehr so, wie die Tablets normalerweise jetzt waren, sondern die sind jetzt tatsächlich an den Ecken so ein bisschen trapezförmig zulaufend. Ja. Aber an beiden Ecken. Also, wir wissen ja warum. Wir wissen warum, genau. Wir wissen warum. Und ich muss sagen, sieht geil aus. Ja. Warum haben die das nicht schon früher gemacht? Also irgendwie müsste man sogar sagen, danke an Apple, dass die Designer bei anderen Firmen dazu zwingen, ein vernünftiges Design zu machen und nicht nur so ein viereckiger Klotz. Das ist eigentlich schon nicht schlecht. Ja, ich finde das gar nicht übel, wie das aussieht. Du musst aber die Packung angucken von dem Gerät. Ich meine, bei deinem Link ist ja auch ein Hands-on-Video dabei. Mhm. Und guck dir mal die Packung an. Ich sag nur episch. Ja, das stimmt, ja. Ja, also es ist wirklich Droid. Und bei uns heißt es ja dann nicht Droid, sondern wahrscheinlich Milestone, nicht XY-Board, sondern wahrscheinlich, oder Xyper, ja. Sondern heißt es wahrscheinlich Milestone Computerbrett. Ja, nein, oder Milestone Byboard für Businessboard, ja. Weil die hatten ja auch deswegen gesagt, ja, Droid kann man in Deutschland nicht nehmen wegen dem Business, ja. Also die Business-Leute wollen sowas nicht, die wollen was Seriöses wie Milestone eben, ja. Und dann können die natürlich auch mit Cyborg nichts anfangen. Milestone, weil die Business-Leute, die nehmen ja dann ganz andere Dinge. Aber okay. Ja, ja. Aber das ist okay, das ist okay, das ist okay, Hier ist das neue Lass die großen Kinder mit Scheiße spielen. Hier ist das neue Steinpad. Okay, dann gibt's noch ein Update für den Kindle Fire. Kindle Fire, wir haben es eigentlich im Mancast so ein bisschen vernachlässigt in letzter Zeit, weil das immer noch nicht ja, groß Avancen gemacht wurden, dass es in Deutschland erscheint. Aber in den USA gab es viele Beschwerden darüber, dass der Kindle Fire etwas ruckelig ist beim Arbeiten. Ja, also wenn man hier Sachen aufruft, dass es immer so ein bisschen Verzögerung hat und sich das Ganze etwas ja, zäh anfühlt und eben große Reaktion, lange Reaktionszeiten hat, wenn man da was macht. Dem soll jetzt entgegengetreten werden. Amazon gelobt da Besserung und der Kindle Fire bekommt dann ein Update, das das deutlich verbessert und das Ganze fließender machen wird. Frage ist, warum sie das nicht von Anfang an gemacht haben. Naja, kann man natürlich wieder sagen, gut, die Denk mussten mal was dran an rausbringen. den Veröffentlichungsdruck. Ah Ja, ja, also genau. man hat ein Datum genannt und wollte jetzt nicht sagen, wir verzögern, wir verzögern, wir verzögern, weil was dabei rauskommt, das haben wir ja bei unserem Notion Ink Adam erlebt. Ja. Dann wollte nämlich keiner mehr, weil das Thema einfach durch war. Absolut. Und man muss halt fair bleiben. Ich meine, wenn ein Produkt frisch auf den Markt kommt, mein Gott, wenn die das jetzt wirklich mit einem Update fixen, kann man Auge zudrücken. Nö, das ist sehr gut, sind gute Nachrichten für die Leute, die den Kindle schon eingeplant haben. Inwiefern das uns dann überhaupt betrifft, das wird sich dann erst noch zeigen. Ja. Ja, ich meine, gespannt wäre ich schon drauf. Ich meine, es wäre schön. Ich würde mir vielleicht sogar einen einkaufen. Also ich muss sagen, je länger das dauert, desto skeptischer werde ich, weil nicht weil das jetzt so lange dauert, sondern einfach deswegen, weil man macht sich ja Gedanken und ich weiß nicht genau, ob der Fire dann wirklich noch ja, dem entspricht, was man sich dann erstmal ausgemalt hat. Am Anfang gibt es ja immer so eine Euphorie. Ja, also wenn ich so was sehe, was Neues in der Richtung, dann, oh, genial, das muss ich haben, das muss ich haben. Aber ja, nach so einer langen Zeit, das sage ich mir ganz einfach, das brauche ich nicht. Ja, da mache ich mir Gedanken, was hätte ich denn damit gemacht? Und eben genau dasselbe, was ich mit dem Galaxy Tab mache, rumgespielt und wirklich brauchen tut man das nicht. Also ich brauche es nicht. Ja. Ja, wer braucht denn ein Handy? Wer braucht denn ein Tablet? Ja, ein Handy brauche ich schon. Meine, Handy ich meine, brauche ich schon. warum Handy nicht brauche ich wieder schon. Briefkauben? Nein, nein, Warum nicht nein, wieder Briefkauben, ja? nein. Nein, nein, ich meine, da gibt's schon Abstufungen. Ein Handy brauche ich auf jeden Fall. Also ich könnte gar nichts mehr machen draußen ohne Handy. Ich habe mein Handy immer dabei. Ich benutze das für alle möglichen Sachen, nachzukontrollieren auch. Ich tue sogar einschränken. Ich würde nicht mehr ohne internetfähiges Handy auf die Straße gehen. Weil wenn ich irgendwo was einkaufen gehe und ich sehe irgendeinen Zusatzstoff, dann gebe ich das ein und dann habe ich sofort die Information, ja. Wenn ich irgendwo ein Plakat sehe, das wird abgescannt mit Google Goggles, da kriege ich Informationen dazu. Ich brauche sogar bei Konrad Elektronik, wenn ich dort einkaufen gehe, die haben an den Preisschildern überall jetzt QR-Codes und da kann man vorbeigehen, abscannen und wird dann direkt im Internet auf die Produktseite gebracht, wo man weitere Informationen holt. Also das ist das, was ich brauche. Aber ein Tablet, also das nehme ich so gut überhaupt nicht mit, weil es eben zu viel Platz braucht. Ja, mir reicht das, das Handy mitnehmen, kann ja auch alles, das Handy, was das Tablet kann. Aber das heißt, es liegt bei mir daheim und das Einzige, was ich wirklich produktiv, nicht produktiv, das Einzige, was ich damit mache, ist eben hier den Podcast hier, ne? Zum Ablesen und so weiter, ja, und Themenliste. Und dann eben zum Spielen. Ja, also Ja, gut, aber zum alles. Spielen, ich meine, ich habe ja, wir haben ja letzte Sendung ja schon gesagt, Spielkonsole wird immer wichtiger, das Thema. Sicher, klar, immer, immer wichtiger. aber ich Gerade heute weiß. habe ich wieder ein, zwei Sachen, da wirst du staunen, das kann ich dir sagen. Ja, ich weiß halt nicht, ob das jetzt wirklich für ein 199 € Tablet, das auch noch so gebunden ist an diese Amazon-Geschichte, ja, ob das dann eben das wert ist, ja. Ja. Da. Ja gut, ich meine, du weißt, ich bin ein großer Amazon-Kunde. Jetzt halt nicht mit Büchern, weil ich das doof finde, mit dem eigenen Format, aber da kann man drüber streiten. Ich möchte gerne ein Format, das ich mit, was mich, was mir die Möglichkeit bietet, mit allen möglichen Readern und so weiter agieren zu können. Da hab, ja. Ja. Ich weiß, es gibt die Apps und so weiter. Genau, aber genau, weil das wollte ich gerade eben sagen. Also denn das Format, das ich bei meinen Geräten am besten verwenden kann, ist das Kindle-Format. Das läuft überall, das läuft auf fast jedem Gerät bei mir. Während ich das EPUB-DRM, ja, da habe ich immer wieder Schwierigkeiten, die Dateien auf das von dem einen auf das andere Gerät zu übertragen. Aldico? Ja, bitte? Spielt doch alles ab, der Aldico spielt doch alles ab. Ja, leider ist. Ich benutze den wunderbar. Also nein, leider ist es nicht. Nee, leider ist es nicht ganz einfach. Die ich bei auch bei einem großen, ich möchte jetzt keine Werbung machen, gekauft habe, die problemlos mit meiner Adobe ID funktionieren. Ja. Nee, das ist leider nicht ganz so der Fall. Also wenn du eben das nutzt, das EPUB eben bei verschiedenen Stores gibt, dann wirst du ganz schnell an die Grenzen stoßen. Zum Beispiel bei Kobo Books, die Dateien machen ständig Probleme mit allen Readern, die es für Android gibt. Und auch mit dem OYO übrigens, auch mit dem OYO machen die Probleme. Umgekehrt machen zum Beispiel auch die Bücher, die ich mit dem OYO gekauft habe, wiederum Probleme mit den Apps, ja, die mit anderen Anbietern, zum Beispiel von Libri.de gekauften DRM-Books ohne Probleme zurechtkommen. Die können zum Beispiel wieder von dem nicht genannt. Also es ist ein Riesending. Momentan habe ich 6 verschiedene E-Book-Applikationen drauf. 5 davon, ja, sind für EPUB-DRM, weil ich für viele eben ein anderes Programm brauche. Für viele Bücher brauche ich ein anderes Programm, weil das mit dem einen oder mit dem anderen wiederum nicht funktioniert. Aber die Kindle-Bücher, die funktionieren überall. Das verstehe ich jetzt eigentlich überhaupt nicht. Ja. Und ich kann die Kindle-Bücher... EPUB Digital ID ein Standard-DRM sein. Das ist es aber nicht. Das ist es aber nicht. Das ist es okay. nicht. Definitiv. Also ich muss sagen, die Sachen, die ich bisher gekauft habe, laufen also in auf dem OYO über das, kann man jetzt ruhig sagen, über Thalia, funktionieren auf Aldico bei mir einwandfrei. Habe ich überhaupt keine Probleme. Wobei ich sagen muss, ich habe natürlich nicht so viele Bücher gekauft wie du. Also du liest ja erheblich mehr. Ich habe mir das letzte sogar aus der Bücherei ein Buch ausgeliehen, das speziell... Also bei dem speziell gesagt wurde, mit Aldico-Reader, also den braucht man, den Aldico-Reader. Ja? Ja. Hat nicht funktioniert. Ich konnte den nur mit dem Libri E-Book-Reader mit Tricks aufmachen. Sprichst du von Onleihe? Ja, genau. Onleihe funktioniert bei mir mit dem Aldico-Reader. Ja, aber eben nicht alle Bücher. Weil auch Onleihe hat verschiedene Bücher. Die haben, klar, logisch haben die verschiedene Bücher. Ja, klar. Und da war zum Beispiel ein Buch, das ließ sich nicht öffnen. Ich glaube, das hieß Nerd Attack. Vom C64 bis zu Twitter und Facebook. Oh, cool. Ich glaube, das leih ich mir mal aus. Ja, genau. Und das konnte ich nicht öffnen in Aldico. Das ging nicht. Und dann musste ich das öffnen, also rüber kopieren, umständlich mit dem File-Browser und dann eben öffnen mit E-Books. So heißt dieser E-Book-Reader von Libri. Mhm. Und mit dem ging es dann. Und mit dem gehen wiederum andere nicht, die ich wieder über Onleihe ausgeliehen habe. Okay. Also es gibt da sehr, sehr viele, sag ich mal, Probleme und dieser Standard, das wissen wir ja, den kann man, ist immer relativ, wie bei den MP3s auch. Genau, so ist es ja. Richtig, gutes Beispiel. Was auf jeden Fall geht, das kann man hier ganz klar erwähnen, was auf jeden Fall geht, ist mit der Adobe-Software runterzuladen und dann auf die Geräte zu transferieren. Also das hat auch mit Problemgeschichten bisher immer funktioniert. Ja. Nur so nebenbei erwähnt. Aber da braucht man natürlich wieder das schlimme, schlimme, schlimme Betriebssystem, welches du nicht mehr nutzt. Nämlich Windows. Aber okay, das ist jetzt... Richtig, und damit ist es natürlich sofort tot. Das ist der sofortige Tod. Nein, das ist unmöglich. Sorry, das geht nicht. Übrigens, Kindle-Bücher ist auch möglich, diese Bücher im Internet zu lesen. Das heißt, mit jedem Browser kann ich Kindle-Bücher lesen. Ja, es gibt auch Cloud Reader für Google, Chrome beispielsweise. Also das ist das Format, wo wirklich überall funktioniert. Auch wenn es ein Eigenbrötler-Format von Amazon ist, mittlerweile ist es halt so, dass fast alle Geräte damit zurechtkommen können. Diese E-Book-Reader, die eben nur EPUB-DRM können, ja, das ist natürlich sowas. Aber jetzt, wenn man mal die Verkaufszahlen sieht, wie viel EPUB-DRM-Reader, obwohl es so viele verschiedene gibt und wie viel Kindles verkauft wurden, tja, dann... Ne? Alles okay. Egal, wir machen viel zu lange jetzt schon rum über das eine Thema, machen wir so viel. Ja, ich muss noch was über Ice Cream Sandwich sagen. Ich mache mal schnell weiter. Eine Sache möchte ich aber noch loswerden. Ja, ja, ja. Für die Leute, die es noch nicht wissen, die haben sich jetzt wahrscheinlich gefragt, mein Gott, was ist denn Onleihe? Wir hatten es mal in der Sendung gehabt, die Bibliotheken bieten jetzt auch das Verleihen von elektronischen Inhalten an. Ja. Also die städtischen Bibliotheken. Mhm. Man muss sich dann entsprechend anmelden und einfach mal informieren, die Möglichkeit gibt es jetzt, über das EPUB-Format, beziehungsweise über PDF. PDF, ja, geht halt nicht bei jedem Gerät. Genau. Und es sind auch nicht alle Bücher für den E-Book-Reader geeignet. Manche kann man nur am PC angucken. Genau. Das steht aber dabei, muss man schon dazu sagen. Ne? Steht, dabei. Steht dann dabei. So, dann die 10 Billionen Downloads, die 10 Billionen, die 10 Milliarden Downloads, sag immer Billionen, weil, 10 weil, Billion, 10 ja, Billion. Weil in Englisch gibt es ja keine Milliarden, das sind Milliarden ja Billions. Ne? Also die 10 Milliarden Downloads, da gab es einen Hintergrund, ja. Also ich habe das mal verlinkt, das ist ganz interessant, ein paar kleine Fakten, ja. Die Zeit, an denen die meisten Apps downgeloadet wird, ist übrigens sonntags 9 Uhr abends, ja. Lustig, ne? Und montags 4 Uhr morgens werden die wenigsten downgeloadet. Es ist schön. Geht's bei mir immer so schnell. Ist es schön, diese Hintergründe. Übrigens Top 10 App Länder, ja, also das heißt die Länder, die am meisten Apps downloaden, da ist Deutschland noch nicht mal dabei. Ja? Schande, oh Schande. Willkommen im Technikentwicklungslande oder so. Also die Nummer 1 ist ist Südkorea, zweitens Hongkong, dann kommt Taiwan, dann die USA, dann Singapur, Schweden, Israel, Dänemark, Niederlande und Norwegen. Ja, das sind die Top 10 von den Ländern, in denen die Leute am meisten Apps downloaden. Ist hier ganz klar zu erkennen, dass die USA nur auf dem vierten Platz ist. Ja, ich betone auf nur, weil wir dürfen nicht vergessen, wo das Ganze herkommt. Ja. Ja. Das hat aber auch Gründe mit dem vierten Platz und die denke ich mir jetzt einfach, die sage ich nicht. Da muss ich jetzt dagegen halten, weil das ist. Ich habe gar nichts gesagt. Ja, ich weiß aber, was du damit sagen willst. Das ist aber leider nicht richtig, weil da werden andere überhaupt gar nicht mit einbezogen. Es geht nur um Android-Apps, die downgeloadet wurden. Da spielt es keine Rolle, ob sich deine Befürchtung bewahrheitet oder nicht. Die Top 10 von den Kategorien ist übrigens Spiele, haben 25,6% Anteil. Das erklärt, warum das mobile Spielkonsolen wie der DS bzw. die PSP am Aussterben sind. Ja, ganz genau. Nachdem ich euch nachher was sage noch zu einem Spiel, dann werdet ihr verstehen, auch warum. Okay. Dann 12 Milliarden Meilen sind bereits mit Google Maps navigiert worden. Ja, 12 Milliarden Meilen. Ne? Und zwar 100 Millionen Wörter werden jede Woche in 200 verschiedenen Ländern mit Google Translate übersetzt. Und die Leute haben bereits 4054 Jahre Zeit investiert, um mit Talking Tom zu spielen und zu sprechen. Ja, diese sprechende Katze, die es da gibt. Also Siri, fuck off. Ja. und dann auch Adele wird genannt. Adele hat ist 1,789 Millionen Mal über Shazam identifiziert worden. Ja. Und jetzt, Achtung, festhalten, 20 Milliarden Tastendrücke sind bisher gespart worden, weil die Leute SwiftKey benutzen. Also, das ist schon ziemlich heftig. Es sind noch ein paar andere interessante Fakten drin. Könnt ihr mal durchlesen. Das macht richtig Spaß. Also, das ist der Hintergrund zu den 10 Milliarden Downloads und was da dahinter steht. Das ist richtig schön. Dann kurz noch etwas, was mich ehrlich gesagt verwundert hat. Google will da mit Siri jetzt diesen oder mit dem Siri-Wahn jetzt mitmachen. Halt. Ja? Kleines Beispiel. Achtung, Rio. Tagesschau, bitte. Rülps. Achtung, Rio. Endcast, bitte. Das ist dann zum Glück im Moment US only, ne? Also, ich meine, da haben wir nochmal Glück gehabt, ja. Ist ja mal was Positives. Nee, also in der Tat, die bereiten etwas vor unter dem Codenamen Majel, ja. Allerdings, da komme ich später auch noch dazu, wenn man mal Ice Cream Sandwich anguckt, weiß ich eigentlich nicht, was die doch da groß anders machen wollen, außer eben, dass man jetzt normale, unsinnige Gesetze labern kann, statt dass man klare Befehle gibt, kann man jetzt halt sowas sagen wie so, ey, Alter, ich will wissen, wie's Wetter wird. Ja, und dann kann dir das Handy auch sagen, statt dass man dann sagt, Wetter, Frankfurt am Main. Ja, aber das scheint anscheinend für manche zu schwierig zu sein. Da müssen die sagen, ey, boah, ich sag mir Wetter in Frankfurt korrekt. Ja, ich weiß nicht, also anscheinend. Gut. Ja, ich glaube, du verwechselst gerade die entsprechende Gemeinde. Ja, das, was du eben hier demonstriert hast, die sind bei iOS, die sind nicht bei uns. Ach was. Doch, die müssen krass haben. Weil ja, deswegen, na, ach Quatsch, nein, aber deswegen, Siri ist anscheinend deswegen ja, sag ich mal in Anführungszeichen so, bekannt, ja, weil es eben auch die natürliche Sätze übersetzen kann oder beziehungsweise versteht, dass es dann natürlich total uneffektiv ist. Naja, ich habe darüber auch ja schon längst was gesagt und habe auch einen Artikel mal drüber geschrieben. Ich finde es einfach furchtbar. Der Artikel ist auch verlinkt. Und für mich ist das Ganze mit dieser Spracherkennung nix. Auch die Android-Spracherkennung, muss ich ganz klar sagen, ist höchstens so ein Goodie, das ist, seltenst anwendet, aber ich komme dazu noch später. Packle ist für alle erhältlich und ich frage mich, ob die Entwickler da jetzt überfordert sind oder was da jetzt das Problem ist. Also irgendwie machen die Entwickler das, was ich schon seit längerer Zeit befürchtet habe, nämlich, dass die sich keinerlei Mühe mehr machen, die Apps anzupassen an verschiedene Geräte. Somit kann ich zum Beispiel mit meinem Nexus S und mit meinem Tablet nicht Packle spielen. Das funktioniert auf beiden Geräten nicht. Warum? Tja, das weiß wohl nur der Entwickler, Electronic Arts Niederlande. Ich meine, die sind ja schon bekannt dafür, Electronic Arts, dass die so diesen mit der Engine so ein paar Schwierigkeiten haben. Kann mich erinnern, du hast dich ja tierisch auf dieses Spiel gefreut. Ja, genau, das wollte ich unbedingt haben. Da hätte ich auch richtig was abgedrückt dafür. Aber stattdessen werden wieder selbst gut verkaufte Geräte nicht unterstützt. Das muss nicht sein. Wer sich an die Android-Guidelines hält, der kann Apps machen, die auf jedem Android-Gerät funktionieren. Auf jedem. Alles andere lasse ich nicht gelten, weil das ist einfach nur Schlamperei. Das ist Billigstentwicklung. Ja, das ist nichts. Wer so entwickelt, soll bitte auf eine andere Plattform gehen. Das ist Mist. Sowas geht nicht. Also ein bisschen Mühe muss man sich schon geben, wenn man Android-Applikationen entwickelt. Das ist so. Das ist auch auf dem PC so. Die Fangemeinde dankt es einem dann, aber so, das ist dann nichts. Also dann kann man es am besten gleich ganz lassen. Genauso wie das mit GTA 3 ist. Da hat sich einiges überschlagen. Am Anfang der Woche habe ich noch geschrieben, GTA 3 rehabilitiert, ja, weil das wurde im Market für mich angezeigt, dass es sogar auf dem Galaxy Tab funktioniert. Ja. Es gab einige Versionen, die waren nicht verfügbar in diesem Land. Ja, das heißt, es gab eine US-Version, es gab wohl noch Versionen für andere Länder und dann gab es eine wahrscheinlich geschnittene Version für Deutschland. Aber ich kann das nicht nachkontrollieren, weil trotzdem, dass mir der Market gesagt hat, es ist kompatibel sowohl mit dem Nexus S als auch mit dem Tablet, funktioniert es nicht. Das heißt, dieser Content wurde für ihr Land nicht verfügbar. Genau. Nein. Das funktioniert schon. Das Intro startet und danach gibt es schwarzer Bildschirm. Ich habe dann beim Entwickler nachgefragt. Ja, also zunächst mal muss man sich das Spiel downloaden. Danach muss man noch etwa 490 MB nachladen. Dann ist natürlich die, die Zeit, in der man das Spiel zurückgeben kann, also die Refund, 15 Minuten, ist dann natürlich rum. Somit habe ich jetzt ein Spiel gekauft für 3,99 €. Ist nicht besonders viel, aber ärgern tut es mich doch. Und kann das weder auf dem Tablet noch auf dem Nexus S benutzen. Laut Anfrage an den Entwickler heißt es tatsächlich, ja, es ist nur kompatibel zu den Geräten, hat mir einen Link zu einer Liste geschickt, die wir auch schon mal im letzten Podcast veröffentlicht hatten, verlinkt hatten, ja. Die aber nicht im Market in der Beschreibung steht. Im Market steht das nicht drin, dass es nur für eine Handvoll Geräte funktioniert. Das sind ja, nur gut, wenige aber Geräte. Aber dann muss es ja doch in irgendeiner Form zurückgeben können. Das gibt's nein, ja nicht. Das geht nicht. Weil das ist ja schon fast kriminell. Ich habe mich an die gewendet und die sagen, die schieben die Schuld dann zu Google und sagen, wir haben da keine Möglichkeit. Google muss die Auszahlung einleiten. Und ich habe mich dann entsprechend über das Formular an die entsprechende Stelle gewendet für den Marketplace und da habe ich bis jetzt noch keine Antwort erhalten. Und das ist schon ein paar Tage her. Also das Geld kann ich abschreiben. Ich kann deswegen. Also da kann ich nur eins sagen, Rio, das mit den 15 Minuten ist genau das, was ich dir schon gesagt habe. Ja. Es öffnet Tür und Tor für Betrügerfirmen, ja, weil sowas finde ich nämlich Betrug. Ja, und deswegen. Die, weil sie mögen vielleicht keinen Einfluss haben darauf, ja, ob es gefiltert wird oder nicht, aber warum schreiben sie es nicht rein? Ja. Sie hätten es reinschreiben können. Genau. Deswegen kann ich auch nur warnen, ja, vor dem Download von GTA 3, schaut, ich weiß gar nicht, die Liste, ob die offiziell. Ja doch, ich habe ja den Link bekommen. Ihr müsst gucken, ob das auf der Liste drauf ist, die nicht im Market mit drin steht. Vielleicht hat es der Entwickler mittlerweile gemacht. Ich habe da nicht mehr nachgeguckt. Ich bin ziemlich sauer deswegen. Rockstar hat sich da nicht mit Ruhm bekleckert. Aber das ist so genau das Typische wie eben bei Packle. Ich glaube, die Entwickler, die haben das, die geben sich da eben nicht genug Mühe damit. Und es ist lächerlich, lächerlich, dass die App nur auf ein paar Geräte funktioniert. Die Aussage, weitere Geräte kommen später, ist einfach lachhaft. Das ist einfach lachhaft. Und mich würde es nicht wundern, wenn jetzt dann die anderen Geräte mit einer separaten App bedient werden, die ich mir dann nochmal kaufen müsste. Da hat sich aber Rockstar dann getäuscht. Ich muss sagen, das ist ziemlich schäbig. Auch die Market-Funktion wird nicht genutzt, denn alle Versionen hätte können in einem einzigen Eintrag sein, weil der Market kann nämlich erkennen, in welchem Land man ist, welches Gerät man hat und kann dann die entsprechende Version automatisch auswählen und dem Kunden schicken. Auch das scheint Rockstar noch nicht mal zu wissen. Also null Ahnung von gar nichts, Hauptsache mal eine App gemacht, tschüss, so geht das nicht und tschüss. Ja. Dann Oyo ist auch als App jetzt verfügbar. Die Oyo-App, wir haben es vorhin ja gesagt, dieser schöne Bookreader, dies gibt es jetzt auch als Oyo-App. Damit ist eine weitere EPUB-DRM-App zur Verfügung. Und ja, und damit nimmt das Ganze seinen Lauf. Wieder ein Kandidat. Ja, und es ist einfach total undurchsichtig momentan. Die wichtigste Frage, hast du schon getestet, die Oyo-App? Nein. Noch nicht. Ah, okay, dann muss man das mal tun, weil die wichtigste Frage, die sich für mich dann wieder stellt, laufen darauf andere EPUB, die nicht von Thalia gekauft wurden? Das ist kann genau, man die das, überhaupt benutzen? Das ist genau die Sache. Gibt es eine Importfunktion? Nur die wenigsten haben eine Importfunktion. Ja? E-Book-Reader-Apps, ja. Und das ist halt eine ganz große Geschichte. Aber ich mache mir die auch nicht drauf. Sorry. So leid mir es tut, aber ich habe mir das gründlich überlegt und ich finde Amazon auch nicht so berauschend. Da habe ich ja schon einen richtigen Feldzug gegen Amazon mal geführt. Du meinst Thalia, oder? Nein, Amazon, weil ich werde in Zukunft nur noch Kindle-Books kaufen. Das ist fest, das ist auch. Ja, weil du eben geschimpft hast über Amazon. Richtig. Obwohl ich eigentlich auf Amazon nicht so gut zu sprechen bin, ja, und auch ja schon mal einen Feldzug richtig angeführt habe gegen Amazon. Es tut mir leid, aber das ist so viel einfacher und so viel schöner, wenn ich ein Kindle-Buch kaufe, als den ganzen EPUB-DRM-Kram, wo es 20 Anwendungen gibt und bei jeder Anwendung läuft das eine Buch nicht und bei der anderen Anwendung läuft das Buch nicht. und alles in einer Stadt zu bedienen. Und das eine Programm will haben, dass ich in dem Shop kaufe, das andere Programm will haben, dass ich in dem Shop kaufe. Nö, das ist mir alles zu stressig. Ja, ich will ein Buch lesen. Sorry. Und preislich gibt es eh keinen Unterschied, weil es eine Buchpreisbindung gibt in Deutschland. Das heißt, jedes E-Buch, das bei Amazon ist, das kostet genauso viel als EPUB DRM irgendwo anders da und umgekehrt. Das interessiert mich also überhaupt nicht. Ja, boom. Dann dürftest du ja eigentlich auch dein OYO nicht mehr verwenden können, weil ich meine, OYO liest ja keine Bücher von richtig. Wie heißt das Format? Das Kindle-Format? Das ist LZW, glaube ich, oder sowas. LZW, oder? Ja, ich bin mir ganz sicher. Das ist jedenfalls ein eigenes Format, das auf Mobi Pocket basiert. Das wird übrigens auch geändert. Kindle wird ein HTML5-Format einführen. Für Bücher. In den nächsten Monaten. Okay. Ich nutze auch den OYO kaum noch. Da liegt bei mir rum. Eben deswegen. Und das wird sich wahrscheinlich auch nicht ändern. Ich werde da zwar noch ein paar freie E-Books draufpacken. Ja, das heißt also E-Books, die frei erhältlich sind im Netz. PDF kommen auch nicht drauf. Da kann man auch nicht vernünftig PDF-Dateien mitlesen. Da habe ich die Schnauze voll. Außerdem gibt es ja schon ein neuer OYO jetzt schon wieder. Der ist genauso langsam wie der alte. Nur, dass er ein bisschen anders da aussieht. Ja, und ein besseres Display hat. Aber der Zug ist, glaube ich, jetzt mittlerweile abgefahren. Da haben sich die Hersteller zu viel untereinander Konkurrenz gemacht im EPUB-DRM-Format. Egal. Ich habe mich gerade kaputt gelacht. Also ich habe mir gerade überlegt, lädst du mal runter, probierst mal aus. Diese App hat sage und schreibe 5,9 Megabyte. Für eine Reader-App ist das lächerlich groß. Das geht noch. Die E-Books-App von Libri hat 22 Megabyte. Okay. Ich habe nichts gesagt. Das ist auch der Wahnsinn, ja. Also wirklich ein Viertel vom Speicher ist belegt bei mir mit E-Book-Readern. Das wird sich alles noch ändern. Die schmeiße ich alle runter, ich habe keinen Bock mehr. Also, du hast ja die Möglichkeit, über die Webseite, glaube ich, von Amazon, kann man ja ins Kindle-Format importieren, ne? Ja, das kann man machen. Also genau, das ist so, dass man, wenn man freie E-Books hat, also das geht nicht mit der im Geschäft. Natürlich nicht, nein, natürlich. Ja. Nicht. Ah, du glaubst doch nicht, dass die Firmen das zulassen würden, ja? Ja. Ah ja. Aber du könntest ja vielleicht, ne? Ja, genau. Hättest du. Also auf dem Nexus S, auf meinem Nexus S läuft Ice Cream Sandwich. Damit hat Google mein Ultimatum eingehalten. Ja. Und da könnt ihr sehen. Und damit werde ich auch weiterhin Android treu bleiben. Ja, ich habe es gesagt, ich habe es angekündigt, das war mein Ernst. Und das Update kam eben jetzt rechtzeitig. Und ja, was sagst du dazu? Das wollen wir, glaube ich, am meisten wissen. Genau. Was sage ich dazu? Oberhammer, mega geil, hau weg. Ja, ist schon geil. Ja, allerdings, es gibt ein paar Probleme. Doch sagen wir mal erst jetzt, was positiv ist. Also das Design gefällt mir sehr, sehr gut. Gut, das kann auch negativ sein, weil eins ist klar, man hat nach dem Upgrade oder Update ein neues Handy. Mir gefällt das sehr gut. Das ist jetzt wie wenn ich ein neues Handy gekauft habe. Super. Ja. Aber ich kann mir vorstellen, dass einige Leute, die eben ihr Handy gewohnt sind, ja, und nicht so viel Wert jetzt darauf legen, unbedingt eine neue Version zu bekommen, denen wird wohl das Gesicht runterfallen. Wenn sie morgens hier kriegen OTA-Update, oh ja, Update, zack. Und dann haben die auf einmal ein Telefon und müssen sich komplett umstellen. Ja, also die Bedienung ist doch schon ziemlich anders. Also es ist wirklich mehr an Honeycomb orientiert als an Gingerbread. Und das bedeutet im Endeffekt, derjenige, der vorher ein normales Android-Handy hatte, der wird mit Ice Cream Sandwich sich wirklich umgewöhnen müssen. Da ist nichts mehr an seinem Platz. Selbst der App-Drawer wird anders benutzt, ja. Man hat ja im Standard, konnte man hoch und runter scrollen. Jetzt muss man hier links und rechts scrollen. Ja, ich mache immer wieder noch nach oben und unten, denke, ah, was ist denn da? Ja? Und die Widgets sind jetzt auch im AppDrawer mit drin. Ja? Das heißt, wenn man jetzt längere Zeit auf einen freien Platz drückt, ja, dann kommt keine Abfrage mehr, ob man hier ein Widget installieren will, sondern es gibt nur noch die Abfrage nach Wallpapers und Hintergrundbilder eben. Ne? Aber nicht mehr nach Widgets. Die Widgets kommt man nur noch dran, indem man eben in den AppDrawer geht und dann Widgets auswählt und dann kriegt man eben eine Übersicht von den Widgets, die eben da dann installiert sind. Ja. Und dann kann man die dort quasi länger Zeit draufbleiben und auf die entsprechende Stelle ziehen. Das ist alles wunderbar, das ist alles super gut. Die Funktionen wurden deutlich verbessert. Nur, wie gesagt, man muss sich halt umgewöhnen. Die Bedienung ist logischer als vorher sogar. Die Menüs, gut, sind auch Geschmackssache. Mir gefallen die ganz gut. Man hat viele, viele neue Funktionen. Besonders gut gefällt mir die Data Usage, wo man zum Beispiel auch einstellen kann, wann es zum Beispiel eine Warnung geben soll. Ja, das heißt, wenn man zum Beispiel 300 MB Freiraum hat in seinem Vertrag, dann kann man einstellen, okay, bei 250 MB soll es eine Warnung geben. Und dann sagt einem das Handy so, hoppla, jetzt bist du bei 250 Megabyte, jetzt vielleicht nicht mehr ganz so viel machen. Ja? Also keine Videos mehr herunterladen unterwegs, sonst reicht es nicht mehr für den Rest vom Monat. Was auch interessant ist, oder sagen wir, wo ich ja auch sehr stark drauf gewartet habe, ist das Face Unlock. Ja? Ja. Und das funktioniert nicht auf dem Nexus S. Ach nee, Also oder? das ist überhaupt nicht dabei. Man kann es nicht auswählen, diese Funktion existiert nicht bei dem Nexus S. Das geht nur mit dem Galaxy Nexus, das Face Unlock. Ich weiß nicht, ob da vielleicht das Nexus S zu schwach dafür ist und Google deswegen die Funktion nicht aktiviert hat oder ob es da andere Gründe gibt, aber es zeigt eins, die Kamera ist wohl nicht umsonst nur eine 5-Megapixel-Kamera. Das muss offenbar eine spezielle Kamera sein im Galaxy Nexus, denn dieses sogenannte Zero-Shutter-Lag-System, also das heißt, bei dem man Fotos machen kann, sofort ohne Zeitverzögerung, wenn man einen Auslöser betätigt. Auch das funktioniert nicht beim Nexus S. Das ist zwar, die Kamera-App ist zwar ein bisschen schneller als das andere, aber es ist noch eben noch lange nicht so schnell oder in Echtzeit, wie es eben bei dem Galaxy Nexus ist. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel drauf drücke, jetzt. Und er hat es ja gehört, das ist dann doch noch Minimum eine Sekunde, die es dann braucht zum Auslösen. Ja. Also, das ist definitiv eine Sache, wo ich ein bisschen enttäuscht war. Ja. Weil ich hätte mir doch gewünscht, dass man da vielleicht die Funktion doch noch mit reingemacht hätte. Face Unlock und eben dieses schnelle Auslösen bei den Fotos. Gut, scheint wohl hardwaremäßig nicht zu gehen. Ansonsten ist alles soweit gut. Die Spracherkennung, ja, das war ja was, wo ich jetzt nochmal drauf zu sprechen kommen wollte. Ich habe ja die alte Spracherkennung manchmal genutzt für im Auto, wenn ich eine SMS schreiben will, ja, oder so. Navigation habe ich die immer benutzt. Bitte? Für Navigation hat es ganz gut Ja, funktioniert. genau. Und da war es vernünftig. Ich selbst finde ja, die Spracherkennung ist total überbewertet. Ich kann mir also nicht vorstellen, dass ich irgendwo bin und eine E-Mail im Freien diktiere, zumal die Qualität ist dann auch durch die Nebengeräusche so dermaßen mies. Da muss man jeden Satz 10-mal sagen, ja. Und zwar nicht nur bei Android, sondern auch, und das kann jeder, der dem Ganzen neutral gegenübersteht, was ich allerdings nicht bin, der kann es ja mal ausprobieren. Und sobald die Umgebungsgeräusche bei Siri so stark sind, dann kommt genau dasselbe Kauderwelsch raus wie bei Android-Spracherkennung. Aber die Spracherkennung in Deutsch funktioniert unter Ice Cream Sandwich überhaupt nicht. Also das heißt, man kann es zwar auswählen, er probiert irgendwas zu übersetzen, aber es ist Müll, es ist gar nichts, es ist teilweise sind noch nicht, ist noch nicht mal ein einziges deutsches Wort dabei. Ich tippe drauf, da ist ein Bug drin bei der Spracherkennung im Deutschen. Im Englischen funktioniert es einigermaßen gut, aber sobald man versucht, Deutsch zu erkennen, da kommt richtiger Müll raus. Ja? Ich kann das ja mal machen, also das soll ja so eine Realtime-Erkennung sein. Ja? Die braucht am Anfang immer ein bisschen, bis das losgeht, aber dann ist es einigermaßen flüssig und auch recht schnell, so dass man wirklich verfolgen kann, was man so sagt. Ja? So ganz so schnell wie eben da auch vorgeführt, wie beim Galaxy Nexus, ist es nicht. Also auch da ist wohl die Hardware vom Nexus S so ein bisschen an der Grenze. Und das zeigt aber auch alles, dass nicht alles 100% optimiert ist. So, ich mache jetzt mal einfach eine Spracherkennung so. Und eigentlich, also im Englischen, funktioniert das ganz gut, so wie jetzt auch. Ich spreche also jetzt. Und im Englischen würde das richtig gut erkennen, also mit einer sehr hohen Quote, wenn ich so ganz normal spreche. Aber jetzt kann ich schon mal zeigen, was er jetzt erkannt hat, was ich bis jetzt gesagt habe. So, also Leute, es war hier so gut wie kein deutsches Wort dabei. Es war überhaupt kein deutsches Wort dabei. Und ich habe auf Deutsch stehen gehabt. Es waren aber auch nur wenig Englisch, Englischworte dabei. Ja, es war also hier zum Beispiel, also ne, ihr seht's hier nicht. Es ist ein Kauderwelsch, ja. Da steht Rowan, English, Info, Samia, Stanis, Gut, Furi, Staud, Rusch, Richard, Rianne und Eran in Englisch, Elisabeth, Trish, Burke, Ken, Norton und so weiter. Was ist da los? Das sind hauptsächlich Namen. Das sind hauptsächlich Namen. Ich verstehe das nicht. Das muss ein riesen Bug sein, ja, bei der Spracherkennung in Deutsch. Es ist unglaublich. Ich war entsetzt, was das soll. Komischerweise, das ist so, also so passiert es normalerweise. Bisher hatte ich zweimal geschafft, dass er zumindest ein deutscher Satz in etwa zustande gebracht hat. Aber dann beim nächsten Versuch gleich wieder diesen Müll. Ja. Aber dann, wenn man das in Englisch macht, ja, selbst im schlechten Englisch, ist die Erkennung ziemlich gut, ja. Und was auch interessant ist, da habe ich mich kaputt gelacht, die japanische Spracherkennung ist auch ziemlich gut, ja. Also sie ist richtig gut, ne. Also ich kann mal probieren, Achtung, Moment. Konnichiwa, Ryo des, hashime mashite. So, also, einwandfrei, perfekt übersetzt, ja, ihr könnt, ich kann es leider nicht zeigen, wunderschön in japanischen Schriftzeichen, genau das, was ich gesagt habe, hat wunderbar geklappt, die Erkennung ist richtig gut, die ist sogar so gut, dass ich das Teil an ein Anime, ein original japanisches Anime am TV halte, oder DVD, halt es einfach nur ein Lautsprecher, der erkennt die Sprache, speichere das und ich kann mit Google Translate das übersetzen in Deutsch. Also ich kann praktisch damit original japanische Animes übersetzen. Das funktioniert. Aber Deutsch kann er nicht. Definitiv nicht. Das ist so paradox. Das muss ein Bug sein. Anders da kann ich mir es gar nicht vorstellen. Dann die Geschwindigkeit an sich von Ice Cream Sandwich ist gut. Da merkt man ja, also. Besser oder merkst du einen Geschwindigkeitsfortschritt, also einen Geschwindigkeitsplus? Also ich merke zumindest mal keinen negativen Effekt. Also das Scrollen und so weiter, das geht sehr, sehr flüssig. Da habe ich das Gefühl, dass es etwas flüssiger geht als bei Gingerbread, weil ja auch die GPU besser unterstützt wird. GPU wurde übrigens auch bei Gingerbread unterstützt, aber halt nicht so in dem Ausmaß wie eben unter Ice Cream Sandwich dann. Das merkt man schon ein bisschen. Aber die Sorgenkinder, was wir auch schon mal gesagt haben, Market und die Musikapplikationen sind nach wie vor langsam. Sehr langsam. Ja, also so wie es auch unter Gingerbread war. Das heißt, ich weiß nicht, was die da gemacht haben. ich denke, die Anwendung ist nicht genügend optimiert worden. Also wenn man da jetzt zum Beispiel eine Musikapplikation aufruft, so dann startet die hoch und dann wird so langsam, ja, also ja, langsam wird so alles aufgebaut, ja. Und ja, wenn ich dann irgendwo reingehe, bis da anfängt dann das zu spielen, ja, also ich Playlist aufrufe und gehe da jetzt rein. So, ich habe da schon längst drauf gedrückt jetzt, ja. Ja, das wird das nicht geklappt. Das ist nämlich so eine Sache, man weiß oft nicht, ob das geklappt hat oder nicht, weil es sowieso immer so lang dauert, ja, bis überhaupt was passiert, wenn man drauf drückt. Ne? Also ich drücke da jetzt drauf, so. Ja, jetzt ging es etwas schneller, weil es eben schon im Cache-Speicher war. Aber es ist schon, ja, ärgerlich. Ziemlich ärgerlich. Darf ich hier irgendwas abspielen? Moment, ich habe doch hier freie Musik. Hier, genau. So, also hier drauf gedrückt. Ne? Oh. Und das dauert also da durchaus so 1, 2 Sekunden, bis sich da was tut. Vom Tastendruck her oder vom Druck, bis sich am Bildschirm was tut. Und das macht einen wahnsinnig mit der Zeit, ja. Weil wenn ich da was aufrufe, dann mache ich ja zack, zack, zack, zack, zack, zack und fertig. Ja. Und Zack, zack, zack, zack, zack, zack, zack. das geht eben so nicht, ja. Und wenn man so eine Bedienung, die Abläufe drin hat, und dann könnte man das wesentlich schneller machen, als dass das Gerät es zulässt. Und das nervt, weil dann muss ich auf das Gerät warten und nicht das Gerät auf mich. Das ist aber nur bei einzelnen Applikationen, so wie zum Beispiel jetzt eben die Musik-App. Da fehlt noch ein bisschen Optimierung, würde ich sagen. Ja, genau. Und Market ebenfalls. Auch der ist nicht schneller geworden. Interessant ist, Oh, der dass. neue Markt ist eine absolute Ja. Katastrophe. Der nervt mich total ab. Also, Ja. es ist nicht möglich, wenn du nicht im WLAN drin bist, vernünftig mit der Market-App zu arbeiten. Das Also ist einfach nicht möglich. Die Ladezeiten sind so lange, das ist krank. selbst im WLAN, ja, bis zum Beispiel die eigenen, die My Apps angezeigt werden, das kann immer jede Menge dauern, ja, Da kann ich oder, verstehen, wenn die Verkaufszahlen nach unten ja, gehen. ne, also immer, dieser Loading-Bildschirm, der ist allgegenwärtig, aber egal was man macht auf dem Market, Loading, Loading, Loading, Loading, Loading, was haben die sich dabei gedacht? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Es sieht schön aus, aber die Kosten dafür oder die Nachteile sind einfach zu groß. Ja, finde ich auch. Die Market hätte ich lieber auf Design verzichtet und stattdessen schnell. Ja, das ist wichtiger als Design, finde ich. Gut, also ich könnte noch ewig rummachen, damit sehr schön ist die Screenshots, die man machen kann. Ja, egal wo man ist, sogar beim Ausschalten, also der Ausschaltebildschirm, selbst da kann man noch einen Screenshot machen, wenn man das Handy ausschaltet. Das ist einfach nur, muss man da die Taste nach unten, also Power Volume down und dann geht es aber gleichzeitig, ja, also Power und Volume down gleichzeitig drücken, ja, und dann wird ein Screenshot gemacht. Funktioniert gut, macht richtig Laune. Man kann jetzt auch richtig aus jeder Applikation raus, wo man auch ist, kann man da einen Screenshot machen. Das kommt zum Beispiel gut, wenn man mal wieder verrückte Chats hat oder so. Ja, dann macht man einen Screenshot davon und haut es so, wie das oft bei den iPhone-Benutzern gemacht wird, dann das auf die Social Networks drauf. Ja, sehr schön, sehr nett von den Leuten dann. Aber es geht. Also man kann jetzt tatsächlich, wenn man eine App hat und sagt, oh, da guck mal, ja, zack, Screenshot machen, kann übermitteln und wunderbar. Also ich könnte noch ewig weitermachen, aber in der nächsten Sendung wird da einiges noch drüber gesagt werden, denke ich. Und deswegen würde ich sagen, ich lasse es jetzt auch mal. So ist die Sendung ja schon wieder fast rum. Okay. Ich möchte jetzt gleich noch was hinterher schieben. Wir Ja. hatten ja vorhin das Thema OYO. Ich war jetzt einfach mal so frei und habe mal in der Zeit, in der du hier moderiert hast, Ja. die einfach mal ausgetestet. Und oh je. Oh je, Also, oh oh je. je. Als allererstes habe ich mir die Frage gestellt, wo sind meine Bücher? Weil ich weiß gar nicht, kann es sein, dass Thalia nach einer gewissen Zeit die Bücher nicht mehr zur Verfügung stellt, die man gekauft hat? Talia, ja, ich weiß nicht, du, also ich Also habe, auf jeden Fall sind sie nicht mehr da. Also sie stehen nicht zum ja, Download bereit. das habe ich Auch auch gemerkt. unter meine Bücher. Das ist bei mir ebenso der Fall. Ich habe da auch ein Buch gekauft und das taucht nicht mehr auf in meiner Liste. Ein weiterer Grund, warum ich da abgeschreckt werde von Also das geht diesen gar nicht. Also ich Papieren. kann ja erwarten, dass man mir, solange ich da ein Kundenkonto habe, auch die entsprechenden Bücher weiter zur Verfügung stellt. Also Ja, das geht mal gar nicht. definitiv, aber ja, wieder. Ich habe zwar eine Sicherheitskopie, aber wenn ich jetzt erst anfangen muss, noch hin und her zu kopieren, dann kann ich diese App gleich wieder in den Mülleimer Ja, das, schmeißen. also das muss ich halt mit dem Oyo schon seit eh und je machen. Ja, also das ist ein Hin- und Her-Kopierer. Wenn du nicht bei Thalia kaufst, dann ist es unwahrscheinlich blöd, da Sachen auf den Oyo zu bekommen. Ja. Und dann gibt es auch immer wieder Probleme. Und das hatte ich ja schon mal an der Stelle gesagt. Also richtig gefällt mir das eben nicht. Ne? Nee, also absolutes No-Go. Dann finde ich es auch interessant, ich habe mal so kostenlose Bücher mal mir bei Thalia mal runtergeladen. Die stehen da mit drin, wenn man es aber auswählt, sagt er, dass die gar nicht mehr da sind. Also, Ja, Buggy, das. auf jeden Fall. Und eine Leseprobe habe ich eben kurz aufgemacht und diese Leseprobe, die sieht auch nicht gerade besonders toll aus. Das ist eher so ein brauner Bildschirm mit grauer Schrift, Kann man das also nicht, kann man das einstellen? Kann man das umstellen? Ich Vielleicht. weiß es nicht, ich habe jetzt soweit nicht noch nicht probiert, aber die Standardeinstellung, ich kann es mal kurz reinheben, vielleicht kann man was erkennen. Nee, alles nur weiß. Ja, doch, warte mal, der müsste jetzt Jetzt, jetzt, jetzt. langsam Ja, genau. funktionieren. Ja, gut. Ja, gut, so, so ist eigentlich bei Altico ja auch, kannst du es ja auch einstellen, dass es so ist, ne? Also was man hier, was ich hier noch erwähnen muss, ich kann hier einzelne Wörter auswählen und dann im Web suchen oder in Wikipedia suchen. Das ist vielleicht nicht verkehrt, weil das habe ich jetzt bis jetzt noch nicht gesehen in anderen Applikationen. Aber ansonsten haut es mich nicht um und schon allein die Tatsache, dass meine Bücher nicht da sind, das finde ich erschreckend. Also ich habe jetzt eigentlich erwartet, ich melde mich an und brauche bloß noch auszuwählen und mein Buch wird runtergeladen, so wie ich das auch von Audible kenne. Ich Ja, weiß nicht, ob Audible. das ist nicht sehr vertrauenserweckend. Ja, also von Audible, da funktioniert das wunderbar. Ja, da sage ich einfach Bibliothek aktualisieren, zack, auswählen, fertig. Und da Ja, kann ich mein Audiobuch hören. siehst du, das ist das, was mir an der Kindle-Software so gut gefällt. Ich kaufe das auf irgendeinem Gerät und sehe das dann in allen Geräten und kann es auswählen. Kann dort weiterlesen, wo ich bei dem anderen Ohne Gerät zeitliche aufgehört habe. Begrenzung. Ja. Also Ohne die. zeitliche Begrenzung des Datenspeichers. Muss man noch klären, also ich werde es auf jeden Fall klären, weil was mache ich, wenn ich mein Buch halt eben nicht irgendwo gesichert habe? Dann, die können ja nicht einfach sagen, ja, Gott, gekauft und Pech gehabt und dann kann ich gleich mein Konto kündigen. Das sage ich auch ganz ehrlich, das werde ich auch tun. Also wenn sie meine Bücher nicht speichern, dann. Ja, da gibt es keinen Cloud-Speicher. Das gibt's bei uns nicht, Cloud. Wir reden von Büchern, die ein paar Kilobyte groß sind. Was soll das? Das EPUB ist ja nicht besonders groß. Lächerlich. Oder sollen sie es neu kodieren? Die haben ja meine Adobe ID. Ist ja kein Thema, oder? Eins habe ich noch, Auge um Auge, Apple wollte Krieg, Samsung schießt. Samsung hat Apple jetzt wegen dem Smiley verklagt. Und zwar hat Samsung hat offenbar ein Patent auf ein Smiley, um wie Smileys dargestellt werden, nämlich dass eben, wenn man einen Text eingibt, dass der dann automatisch zu einem Smiley, also zu einem Grafik-Smiley wird. Und da hat Samsung jetzt Apple auch angezeigt deswegen und möchte halt jetzt verhindern, dass das also eingesetzt wird. Ja, ich kann nur eins dazu sagen. Ja, so wie man es in den Wald hineinruft, so schallt es auch wieder raus. Und das ist die Quittung dazu. Ich hoffe, dass Samsung mit diesem wirklich lächerlichen Patent, ja, also in der Tat lächerlich beim Smiley, ja, dass sie da vielleicht Apple damit noch eins reinwirken. Vielleicht kapiert dann Apple und auch die Verantwortlichen für das Patentrechtssystem, was für ein Mist das alles ist. Ja, und vielleicht, ja, wenn sowas von Erfolg gekrönt sein wird, dann werden vielleicht einige auch wieder ein bisschen kleinere Brötchen backen und vielleicht die Klappe mal halten und nicht so weit aufreißen. Und dann kann man ja friedlich miteinander leben. Aber wer die Klappe aufreißt, tja, der muss mit der entsprechenden Reaktion rechnen. Sowas, sowas, sowas, sowas. Ja. Dann übernehme ich mal hier Ja, übernehme. mit Fatzeburg oder auch Facebook genannt. Für mich ist es Fratzenbuch. immer Fatzeburg. Fratzenbuch. Fatzeburg, das Fratzenbuch, genau. Weil da gibt es recht interessante Zahlen, weil immer die Diskussionen kommen, ja, Facebook, das ist eigentlich was, das gehört irgendwo auch so ein bisschen mit zum iPhone und. Es ist genau anders, weil es ist jetzt ganz klar, von der Statistik her wird Fatzeburg auf Android häufiger genutzt als auf dem iPhone. Und zwar durchschnittlich 58,8 Millionen Personen. Yay. Bitte? Yay. Yay. Nutzen die Anwendung auf dem Android. Mhm. Und knapp dahinter, muss man sagen, auf dem iPhone sind 57,6 Millionen. Also die Aussage, dass hier Fatzeburg, sage ich mal, schon fast ein Teil vom Gaga-Phone ist, ja, ist einfach nicht zutreffend. Hm. Kurz und schmerzlos gesagt, weil es wird immer gerne in einen Mund genommen, aber nein, es ist nicht so. Ja, also ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass es so ist. Ja, man hört es halt immer, ne? Also ich war aber überrascht, ehrlich gesagt, ich war überrascht, dass es bei den Android-Usern so ist. Da war ich ein bisschen überrascht. Das hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Echt? Ja, gut. Ich meine, man darf nicht vergessen, Facebook ist nach wie vor das größte Social Network. Ja, schon, aber... Es ist halt eben nur mal so, dass halt Android jetzt gerade im mobilen Bereich einfach stärker geworden ist. Und, ja, ich denke, das macht sich schon deutlich, dass eben jetzt auch auf Android eben der Mainstream eingeschlagen hat. Genau. Und dann werden natürlich auch die Mainstream-Anwendungen bzw. Plattformen eben auch genutzt. Ja, klar. Ich kann dir nur sagen, Apple ist sowieso am Abreiern. Ich kann dir auch sagen, warum. Jetzt haben die Firma Samsung hat tatsächlich den iPhone-Killer auf den Markt gebracht. Dreimal darfst du raten, was jetzt kommt. Der iPod-Killer. Es kommt ein Samsung Galaxy S Wi-Fi. Ja, genau. Das ist ein reines Multimedia-Abspielgerät, like dem iPod. Also analog zum iPod und ist besitzt natürlich keinen SIM-Karten-Slot, ist eine reine Multimedia-Maschine, aber mit den Features vom Samsung Galaxy S. Abgesehen natürlich vom Telefon, logischerweise. Also mit WLAN etc. kann ich dasselbe machen, like iPod. Das Ding soll für 159 Euro kommen. Ja, klingt preislich eigentlich schon ganz interessant. Ja, also 159 Euro ist ein Kampfpreis, ja. Und da kann man sich durchaus überlegen, sich ein Zweitgerät für daheim zu holen, ja, Spiele und so weiter. Also immerhin hat das Ding einen Gigahertz-Prozessor drin, ja, und 8 GB Speicherplatz. Ja, entspricht etwa dem Samsung Galaxy S, ja, das Telefon und ja, wird schon interessant. Interessant ist, dass das schon Ewigkeiten angekündigt ist. Wundert es, dass er jetzt erst auf den Markt kommt. Ich habe ehrlich gedacht, er wäre schon längere Zeit auf dem Markt. Nö, aber ich finde es grundsätzlich auf jeden Fall mal interessant. Ja? Dann habe ich noch was für die. Wir haben ja vorhin das Thema gehabt, Spiele. Ja. Ich kann nur sagen, ich sag's in Englisch, this thing is kicking my ass. Leute, ich kann euch sagen, so langsam wird's richtig heftig mit der Spielewelt. Also das kann man Gameloft nicht. Bringt Modern Combat 3, ist schon da, also ich habe auch den Market Link verlinkt. Hammer Grafik und jetzt kommt der Oberhammer. Leute, ihr installiert, nicht gelogen, 1,37 Gigabyte. Ihr habt schon richtig verstanden. 1,37 Gigabyte. Aber ich habe ein Video auch verlinkt mit einer Hammer Grafik. Sag mal das bitte nochmal in Englisch, ja? Moment, ganz kurz. Weißt du, ich kann kein Englisch. Ja, das noch mal bitte so sagen. Ja, wie, was soll ich sagen jetzt genau? Ja, dein Spruch von eben. Hammer Grafik? Nein, this thing is kicking my ass. Achso, this thing is kicking my ass. So, gucken wir mal. This thing is kicking my ass. Ja, er hat es tatsächlich. This thing is kicking my ass. Hat er richtig gut übersetzt eben. Ja, gut, okay. Nein, also guckt euch das Video an. Die Grafik ist absoluter Hammer. Für 5,49 Euro im Android Market zu bekommen. Ob es natürlich jetzt wirklich auf allen Geräten läuft, kann ich nicht sagen. Ja, also ich habe selbst nicht runtergeladen, kenne nur das Video. Bei 1,37 Gigabyte bin ich eigentlich überlegen. Ja, weil da brauchst du schon fast eine neue Karte. Aber Es ist vorbei mit Pipifax-Spielchen und ein Level-Games mit Billig-Grafik. Jetzt kommen hier die richtigen Hammerdinger. Ja, also es ist schon, ich habe in der letzten Zeit auch jede Menge Spiele gesehen, die mich also grafisch richtig beeindruckt haben. Ich bin eigentlich kein Grafikfanatiker, aber muss man schon sagen, sieht schön aus. Und ja, warum nicht? Ich meine, wenn die Maschinen das herbringen, hermachen, ja, warum soll man da nicht eine geniale Grafik machen? Weil der nächste Hammer ist jetzt für alle, du weißt ja, ich bin ein kleiner Fan, der mal ein Spiel gespielt hat, das hieß Alarmstufe Rot, bis zum Abwinken. Ja. Und jetzt kommt der Hammer. Es kommt tatsächlich eine Android-Version von Command & Conquer. Das heißt Tiberium Alliance ist in der Beta-Phase und ihr dürft euch freuen, man darf sich sogar für die Beta-Phase anmelden. Selbst noch nicht gemacht, aber auch hier habe ich ein Video verlinkt. Ich kann nur sagen, Erinnerungen kommen hoch. Also die Grafik ist erstaunlich gut. Nicht ganz so gut wie bei dem Vorgängerspiel, eben, was ich erwähnt habe. Aber trotzdem Hammer. Ja, und jeder Command & Conquer-Fan wird weich werden. Also guckt es euch einfach an. Ja. Also ich kann nur sagen, wenn das, ich werde mich vielleicht für die Beta anmelden, weiß noch nicht. Aber die Vollversion wird mir gehören. Das weiß ich schon. Wenn das Ding auch in einer Preisklasse 5, 6 Euro kommt, gehört es mir. Okay. Dann sind schon die Mittagspausen sind dann schon eindeutig verplant. Ja gut, ich meine, weißt ja, ich war nicht so ein großer Command & Conquer Fan. Und jetzt noch was ganz speziell für die Firma Electronic Arts, ja. Ich meine, gut, man muss dazu sagen, Command & Conquer kommt ja auch von Electronic Arts. Ja. Aber jetzt nochmal hier. Hast du da keine Angst davor? Ja, mal abwarten. Dass das Ding das ja, vielleicht, wenn die Firma Electronic Arts jetzt genau zuhört, dann könnte vielleicht was draus werden. Weil es gibt eine neue Seite, die Android Developers. Orientation to Android Training. Und zwar eine Webseite, die erklärt, wie ich vernünftig ja für Android entwickeln kann. Eine Art Unterstützung, eine Art an die Hand nehmen für Entwickler oder für Studios wie Electronic Arts, die es ja noch lernen müssen, vernünftige Produkte zu designen und zu entwickeln. Sehr schön. Das sollten einige mal hingehen, ja. Interessant auf jeden Fall, also auch für dich, Rio, du hast ja auch mal drüber nachgedacht, die eine oder andere Applikation zu programmieren. Ich glaube, das ist durchaus eine interessante Seite für dich. Solltest du auf jeden Fall mal draufgehen, falls du die noch nicht kennst. Also, die kennst du ja vielleicht schon. Apropos Applikationen programmieren, da kann ich vielleicht gleich mit der App der Woche weitermachen. Oh ja, mach mal. Nämlich, da gibt's eine schöne Sache, die ihr kennt vielleicht noch Basic. Ja, Basic, die Programmiersprache. Und jetzt gibt es einen schönen Basic-Interpreter für Android. Das ist ein Basic-Compiler sogar. Und mit dem ist es möglich, native Android-Applikationen zu entwerfen und diese im Market zu verkaufen oder anzubieten. Tatsächlich, es ist möglich. Richtig basic, natürlich aufgebohrt, mit Funktionen speziell für Android. Das heißt, um zum Beispiel Kamera anzusprechen, um die Multimedia-Funktionen zu nutzen, etc., etc. Das alles ist möglich tatsächlich mit dieser Basic-Programmiersprache oder mit diesem Compiler, inklusive einer SQL-Anbindung. Auch das ist mit drin. Das ist unglaublich, ja. Somit kann man richtig... Oh, my heart is running out of frequency. Also. Ja, somit kann man richtig gute Applikationen schreiben. Es steht da wirklich nichts im Wege. Wie gesagt, die Dateien werden dann kompiliert und stehen dazu zur Verfügung. Und das hört sich richtig schön an. Ich habe das auch schon soweit getestet, mit zum Beispiel mit den Beispielprogrammen, die da drin sind. Das alles ist wunderbar, nur ich... Das einzige Problem, das möchte ich auch nicht verschweigen, das einzige Problem ist, dass man die Programme auf dem Gerät schreiben muss. Und das ist wirklich sehr, sehr schlecht. Ich würde mir so wünschen, dass es möglich ist, so ein Basic-Programm auf dem Computer zu schreiben. What's the problem? Ja, take your tablet and eine Tastatur, ein Keyboard, ja, Bluetooth-Keyboard, fertig. Ja, logisch, klar. Aber erstmal eins haben, ja. Ich habe kein Bluetooth-Keyboard. Ja gut, ich kann aber Akkus auch ein normales anschließen. Ja, siehste ich nicht. Mein Scherz. Ich habe noch nicht mal einen Anschluss dafür. Aber ich wollte dich nur ärgern. Ja, genau. Das ist doch mal grundsätzlich eine gute, positive Sache. Also ich werde hier schon ganz heiß. Du weißt ja, Basic ist ja was ich durchaus beherrsche. Mhm. Und ich habe mir jetzt mal einfach mal den Bildschirm angeguckt. Also sieht ein bisschen komisch aus jetzt auf den ersten Blick hier, was hier als Beispiel drin steht. Das Screenshot meinst du? Ja, genau. Ja gut, das sind zum Beispiel jetzt schon die speziellen Funktionen für das Zeichnen und für Boxen und so weiter darzustellen, weil das ist ja das Problem, die UI muss ja auch angesprochen werden. Ja. Jetzt wird natürlich die Frage kommen von allen Usern, wann, Rio, hast du die App fertiggestellt für den Endcast? Tja, das weiß ich nicht. Ich weiß, ich habe dazu gar schon überlegt, ja, aber mir ist keine sinnvolle Verwendung eingefallen. Man kann ja ganz normal mit einem Webbrowser unsere Seite besuchen und kann dann den einfach auf die MP3 oder auf die OGG-Version auf die MP3 oder rein. Du machst ein Foto von dir rein und je nachdem welches Foto mal anklickt, kommt ein anderer Furz. Und dann verkaufst du es für 5,99. Super, genau das möchte ich nicht. Nein, ich habe eine weitere Furze. Ich habe nichts gesagt. Ich habe, wie gesagt, keine vernünftige Anwendung für gefunden, weil. Nee, dann nennst du es I'm not rich. Eieiei. Ja, man kann ja auf die Webseite gehen, kann dann einfach auf MP3 oder auf OGG klicken, dann kann man sich das anhören. Ich weiß gar nicht, was einfacher noch sein soll. Ja, nein, also man mehr verschlüsseln das und man kann es dann nur noch mit der App hören. Ja, genau, und die App kostet dann 10 Euro. Ja, das machen wir ja. Ja, im Monat. Nein, Spaß beiseite. Aber grundsätzlich finde ich das sehr gut. Also ich habe eigentlich auf sowas schon immer gewartet. Bin jetzt echt überrascht, dass du hier sowas präsentierst. Mhm. Ich habe mich auch schon mal geguckt und vergeblich gesucht. Mhm. Also so alt, oder es muss noch relativ neu sein, würde ich sagen. Mhm. Übrigens, Ja, ich werde auf jeden Fall werde ich mir das angucken. Wie groß ist es? Gerade mal 373K. Ey, genau, Jubel. Richtig. Übrigens, auch die Programme, die damit erzeugt werden, sind ganz gut. Wer da mal was ausprobieren will, ja, ist zwar nur jetzt ein ganz simples Programm. Dann kann man aber separat im Market downloaden, um zu sehen, dass man da auch Standalone-Apps quasi machen kann. Ein Programm, das in diesem Basic-Ausrufezeichen, so heißt es genau, Basic-Ausrufezeichen, also, ne, geschrieben ist. Das ist so eine billige Breakout-Applikation. Aber die hat nur 177 Kilobyte. Ja, also auch das ist möglich. Und sie scheint zu funktionieren. Und ja, und es ist, wie gesagt, das ist Standalone. Und so kann man dann auch selbst Spiele oder Apps programmieren für den Market. Ich denke, dass wenn man sich da ein bisschen reinkriegt, wenn es denn nur möglich wäre, das am Computer zu programmieren, dann wären wirklich gute Sachen möglich. Ich will mal gucken, ob ich vielleicht über einen Emulator gehen kann. Ja, es gibt ja bei dem Entwicklerpaket für Android mit Eclipse und den was Google anbietet, gibt's ja einen Emulator. Und vielleicht kriege ich das auf dem Emulator zum Laufen und kann dort dann schreiben. Ja, es gibt doch bestimmt eine Möglichkeit, das über irgendeinen Texteditor, Emacs oder sonst was, auf dem PC zu schreiben und dann die Textdatei zu importieren, die .fast-Datei. Das wird sicherlich gehen, nur da. Du kannst halt schlecht testen. Genau, ja. das geht halt nicht, weil du musst ja immer testen. So ständig nicht hin und her schieben, aber da gibt es bestimmt auch eine Möglichkeit mit dem Verzeichnis-Sharing oder sowas. Ja. Es gibt halt diese Sprache leider nicht als separates, dieser Basic-Dialekt als separates Programm für einen PC. Das gibt's halt leider nicht. Deswegen müsste man dann über den Emulator gehen von Android. Naja. Ja, du hast auch noch was Tolles. Ja, genau. Was Nettes, Schönes und. Du weißt doch, ich will ja immer mehr aufpassen auf das, was ich kaufe und was da drin ist. Und hab ein bisschen geschmökert nach einer App, die mir ein bisschen was über Inhaltsstoffe verrät und habe tatsächlich eine gefunden, die heißt CodeCheck, der Produktcheck. Und man kann Verpackungen einfach abscannen und bekomme dann angezeigt in Form von einer Ampel einmal die Standardgeschichten, wie viel Fett das drin ist, Zucker, ab gewisse Menge, sagt dann natürlich an rot, schädlich und. Aber auch chemische Inhaltsstoffe, die kann man dann, da wird dann eingeblendet zum Beispiel Achtung, Warnung mit dem roten Button, wenn man drauf geht und dann kommt da eine Erklärung, um welchen Stoff es sich handelt und in welcher Form der Stoff problematisch ist. Mhm. Zum Beispiel habe ich vorhin einfach mal ein paar Kaugummis gescannt. Ich wusste, das sind zuckerfreie, also Aspartam-Kaugummis. Boah. Und da kam sofort ein roter Button mit höchste Warnung. Ja, zu Recht. Höchste Warnung. Zu Recht. Und das Schöne ist, mit einer Erklärung, warum. Und das fand ich im Vergleich, ich habe noch eine andere App ausprobiert, da war das nicht so toll gemacht, da kriegst du nur eine Ampel. Bei dieser App, da kriegst du richtig schön beschrieben, warum das es nicht empfehlenswert ist. Also es gefällt mir ganz gut. Natürlich jetzt nicht in einem riesen Roman, ja, aber verständlich und erkennbar, nachvollziehbar. Sehr schön. Also kann man auf jeden Fall empfehlen. Ich habe ein paar ausgefallene Sachen probiert, hat er bis auf eins alle gescannt. Also die Scanquote scheint ganz gut zu sein, weil es ist ja oft ein Problem, ne, dass die Scanquote halt eben nicht so hoch ist. Wie gesagt, die Sachen, die ich jetzt probiert habe, hat er bis auf eins alle erkannt. Wobei ich sagen muss, das eine war schon fies, das ist ziemlich nicht weit verbreitet. Also man kann aber auch, wenn man was kennt, was er nicht kennt, kommt die berühmte Frage, willst du ergänzen? Und dann kannst du schön hinzufügen und somit die Datenbank erweitern und dann kann sich der Nächste dran erfreuen. Okay. Die App ist 4,3 Megabyte groß, das ist noch innerhalb der Werte, ja, ist eigentlich noch okay. Innerhalb normaler Parameter. Genau, innerhalb normaler oder akzeptabler Parameter. Allerdings nicht für meinen Akkus, weil das hat momentan ein chronisches Ich bin voll. Also ich kann machen, was ich will, ist eigentlich immer voll. Das ist furchtbar, ja. Ich habe schon Google Maps runtergeschmissen und das soll schon was heißen. Weil mich nervt, so 5 Apps drauf, so ich bin voll, hab keinen Bock mehr, bin voll. Ja. Nervt. Und da ist an sowas mit 4,3 MB gar nicht zu denken. Also schade. Unter einen, also ja, ist eigentlich schade, aber das ist halt das Problem im geringen Speicher. Und die Zeit, schreitet halt voran, die Apps werden immer größer. Ja, das kann man sagen. Nach dem 25. Google Maps Update brauchst du ja schon den ganzen Speicher nur für Google Maps. Das ist wahr. Und das nervt. Und dann Flash habe ich auch runtergeschmissen, das braucht man einfach zu viel. Katastrophe. Aber gut, das ist ein ganz anderes Thema. Ach ja, du, sorry, ganz kurz noch. Flash ist übrigens verfügbar jetzt für Ice Cream Sandwich. Also die Leute, die jetzt updaten, brauchen keine Angst zu haben, dass sie Flash nicht mehr benutzen können. Es kam zeitgleich mit dem Ice Cream Sandwich Update fürs Nexus S, kam auch da das Adobe Flash Upgrade. Das geht also. Gut, ja. Also, wie gesagt, du kriegst, nur mal ganz kurz zum Programm, zur App zurückzukommen, um jetzt abzuschließen, du kriegst angezeigt einmal die Menge der Inhaltsstoffe in den einzelnen Kategorien. Das heißt, nicht empfehlenswert, zum Beispiel ein oder zwei oder drei oder je nachdem, wie viel das drin sind, weniger empfehlenswert oder nur Einzelfallbewertungen möglich oder nicht bewertbar. Ja, okay. Ja gut, ich meine, du weißt ja, wie viele Inhaltsstoffe das es gibt. Ja, natürlich, klar. Du kannst nicht alles reinbringen, aber zumindest mal die heftigen Sachen gehe ich davon aus, dass die alle erkannt werden. Natürlich ohne Gewehr, klar. Vielleicht gibt ja auch einer Mist ein. Ja, das kann allerdings sein. Ja. Also grundsätzlich hat mir es sehr gut gefallen. 3,9 ist die Bewertung und ich muss sagen, sie hat mehr verdient. Also das, was ich jetzt gesehen habe, habe es probiert, hat sie mehr verdient. Viele schimpfen, es würde nicht auf ihrem Gerät funktionieren, aber das ist das alte Thema. Ja. Na gut, okay. Damit lass uns jetzt schließen. Wir haben schon wieder überzogen. Genau. Damit kommen wir dann auch zum Ende, ganz genau. Und Leute, nochmal, ja. Der Mo hat tatsächlich gesagt, dass er... Nächste Woche ist meine letzte Sendung. Das nächste Woche, also übrigens, wir senden am zweiten Weihnachtsfeiertag. Also wir sind online da. Also nehmt euch für den zweiten Weihnachtsfeiertag nichts vor. Familie und sonst was kann der vergessen. Ja, das gibt's nicht. Uncast sendet. Ja. Aber das, der Mo hat gesagt, das soll seine letzte Sendung werden und das ist kein Witz. Und ich finde aber, wir sollten, also ich würde den Mo gern weiter in der Sendung haben. Das wäre wirklich sehr, sehr schade. Und wenn ihr das auch wollt, dann schreibt eine Mail mo@thenetcast.com oder schreibt Kommentare auf den Begleitartikel oder auf die Google Plus Page, weil oder vielleicht können wir dadurch den Mo nochmal dazu bringen, dann eben doch noch weiterzumachen. Es wäre wirklich sehr, sehr schade. Und wir werden auf jeden Fall alle Möglichkeiten ausloten, ob das nicht irgendwie möglich ist, das doch weiter zu machen. Und ja. Ja, vielleicht ist es ja keine endgültige Sache, aber das im Moment heute ist der Stand so, okay, dass nächste Woche die letzte Sendung erstmal sein wird. Dann wollen wir mal schauen. Gut, also ich habe es eben schon gesagt, wie ihr uns erreichen könnt, wenn ihr so allgemeine Sachen noch habt, uncast@thenetcast.com. Ja, Seite habe ich ja schon gesagt. uncast.thenetcast.com ist die Anlaufstelle für das Ganze. Ja, dann sage ich mal auf jeden Fall bis nächste Woche. Der Mo ist da auch noch dabei, das hat er versprochen. Ich hoffe, das ist auch so. Und dann sage ich mal tschüss, bis denn. Ich habe auch noch ein Nachwort. Ja, ja, aber jetzt. Und zwar nochmal einen großen, großen Dank an das große Unternehmen mit vier Buchstaben, was uns hier in Deutschland ermöglicht, Inhalte, die Google Plus Leute gepostet haben, nicht sehen zu dürfen. Danke. Das zeigt mal wieder, in welchem bescheuerten Land ich bin, was dies betrifft. Okay. Dieses Video ist in Deutschland leider nicht verfügbar.